Hallo, mein Name ist Christian. Meine Podcasts sind in mehreren verschiedenen Dateiformaten erhältlich. Einmal komprimiert mit dem verlustfreien Free Lossless Audio Codec, dann als MP3 mit 64 Kilobyte pro Sekunde, dann mit variabler Bitrate und dann noch als ORG-Vorbis-Datei. In meinen Podcasts werde ich Harry Potter Fanfictions aus www.fanfiction.net vorlesen. Jede Fanfiction, die ich hier vorlese, hat eine Wertung, ab wie vielen Jahren diese geeignet ist. In jedem Podcast werde ich ganz am Anfang sagen, was für eine Wertung die jeweilige Fanfiction hat. Deshalb will ich hier alle möglichen Werte aufzählen und kurz erklären, was sie bedeuten. B-rated ist Vorschulniveau, ist aber auch für jüngere Kinder zwischen dem Alter von 1 und 4 geeignet. Es ist weder Gewalt, grobe Sprache noch Erotik enthalten. Manches können sehr junge Kinder noch nicht verstehen. K-rated ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet und ist frei von grober Sprache, Gewalt und Erotik. K-plus rated ist für reifere Kinder ab 9 Jahren geeignet. Es wird eine etwas gröbere Sprache verwendet und es ist etwas Gewalt mit keinen ernsten Verletzungen enthalten. Genau wie bei K-rated ist auch hier keine Erotik vorhanden. T-rated ist für Teenager ab 13 Jahren geeignet. Es ist etwas Gewalt, etwas grobe Sprache und etwas Erotik enthalten. M-rated ist für Teenager ab 16 Jahren geeignet. Enthält Gewalt, starke grobe Sprache und möglicherweise, aber nicht ausdrücklich, Erotik. MA-rated ist nur für reife Erwachsene. Sie enthält Gewalt, starke grobe Sprache und Erotik. Ich wünsche euch für die Zukunft viel Spaß bei meinen Podcasts. Euer Christian.